Heute muss ich ohne Umschweife zu Ihnen sprechen, ganz aufrichtig, von Angesicht zu Angesicht. Wenn Sie ganz ehrlich mit sich sind, haben Sie nicht den Eindruck, ein fremdes Leben zu führen? Haben Sie niemals daran gedacht, dass nicht viel dazu notwendig wäre, damit Sie ein anderes Geschick erleben würden? Ein Leben, das aus Glück, guten Gelegenheiten und Erfolg bestünde? Nun, das ist kein Eindruck, das entspricht der Wahrheit. Sie leben nicht das Leben, das Sie führen sollten. Sie verpassen das Glück immer um Haaresbreite. Es ist tatsächlich, als säßen Sie neben einem großen Schatz, den Sie niemals erlangen könnten. Das ist ungerecht und das ist frustrierend. Aber keine Sorge, das wird nicht ewig so weitergehen. Der Augenblick, den Sie im Geheimen erwarten, ist endlich gekommen. Wenn Sie auf das Angebot antworten, das ich Ihnen zum Ende dieser Aufzeichnung mache, garantiere ich Ihnen, dass ein neues Leben in nur wenigen Tagen für Sie beginnt. Ein Leben, das aus Erfolg, guten Gelegenheiten und Glück besteht. Ja, ein neues Leben beginnt für Sie, weil Sie die geheimnisvolle Tür durchschritten haben. Von dieser geheimnisvollen Tür hat Ihnen bis heute noch niemand etwas erzählt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Auch wenn Sie Ihre Existenz vorausahnen, fragen Sie sich immer noch, ob es möglich ist. Nun, ich verstehe Sie natürlich, aber lassen Sie mich Ihnen sagen, sie existiert wirklich und Sie erhalten den konkreten Beweis, wenn Sie sie bald durchschreiten. Und wenn Sie sie durchschritten haben, kann ich Ihnen gleich sagen, dass Sie 4 Wunder bewirken können. 4 Wunder, mit denen Sie ein Leben erfahren, das Sie sich erträumt haben, eines Tages zu führen. Aber eines nach dem anderen. Lassen Sie mich ein wenig mehr über diese rätselhafte Tür berichten. Die geheimnisvolle Tür, was ist das eigentlich genau? Die geheimnisvolle Tür ist eine unsichtbare Passage zwischen Ihnen und den höheren Kräften. Die geheimnisvolle Tür befindet sich im Astralen, dort, wo die reale Welt auf das Übernatürliche trifft, dort, wohin Sie manchmal Ihre Träume führen. Wenn ich Sie diese Tür durchschreiten lasse, stelle ich eine Verbindung zwischen Ihnen und diesen höheren Kräften her. Sie werden beispielsweise feststellen, dass ein Lichtwesen seit langem über Sie wacht. Ich werde Ihnen erklären, wie Sie es anrufen können und wie Sie es gewogen stimmen. Ich werde Ihnen ein Booklet zukommen lassen, das ich für Sie verfasst habe. Die Sammlung der Erkenntnisse zu Ihrer geheimnisvollen Tür. Sie brauchen nur die Angaben zu befolgen, die ich Ihnen in dieser Sammlung zukommen lasse, und die Dinge sich selbst überlassen. Dann werden Sie bald 4 Wunder in Ihrem Leben feststellen. Ohne dass Sie besondere Anstrengungen unternehmen müssen, werden Sie, das verspreche ich Ihnen, großes Glück erleben. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Ich werde Sie bald durch die geheimnisvolle Tür führen. Allerdings muss ich Sie warnen. Man kann diese Tür nicht zu jeder Zeit oder auf irgendeine Weise öffnen. Wenn Sie mir zum Beispiel zu spät antworten, dann ist das Risiko groß, dass ich Sie nicht hinüberführen kann. Es gibt in der Tat einen einzigen Augenblick, in dem es gelingt. Nach meinen Berechnungen haben wir noch 14 Tage vor uns. Danach wird es einfach unmöglich sein, denn die astrologischen Voraussetzungen sind nicht mehr erfüllt und ich kann sie nicht mehr für Sie öffnen. Kennen Sie das alte Sprichwort, alles hat seine Zeit, alles hat seine Zeit? Es ist so. Wenn Sie mir nicht sehr schnell antworten, verpassen Sie diese einzigartige Chance, die sich Ihnen heute bietet, das Leben zu führen, das Sie sich immer erträumt haben. Aber Sie wollen wahrscheinlich sofort mehr über alles erfahren, was Ihnen das Durchschreiten Ihrer geheimnisvollen Tür verspricht. Gut, ich werde Ihnen alles in diesem Booklet erklären, von dem ich sprach, die Sammlung der Erkenntnisse zu Ihrer geheimnisvollen Tür. Aber bevor ich Ihnen diese Sammlung sende und Sie die Bedeutung der Angelegenheit erkennen, lassen Sie mich Ihnen etwas mehr über diese 4 Wunder berichten, die Ihnen heute versprochen sind. Das erste dieser Wunder ist ein Liebeswunder. Und Wunder ist hier im weitesten Sinne zu verstehen, da es sich auch auf Freundschaft, Ihre Familie, Ihre Kontakte und Ihre Ausstrahlung in der Gesellschaft bezieht. Das zweite Wunder lässt Sie das reine Glück erleben. Machen Sie sich jetzt auf positive Überraschungen gefasst. Zum Beispiel unverhoffte Gewinne oder unerwartete Geldeingänge. Das dritte Wunder für Sie zur Verwirklichung Ihrer innersten Träume. Die Türen, die Sie verzweifelt versuchten zu öffnen, werden endlich nachgeben und die Pläne, die bislang gescheitert sind, werden endlich Wirklichkeit. Das vierte Wunder gibt Ihnen Optimismus, Dynamik und Vitalität zurück, die die Dinge anziehen. Sie werden endlich Ihre Lebensenergie zurückgewinnen und damit den Optimismus und die Dynamik, ohne die es kein allumfassendes Glück geben kann. Wenn Sie mir jetzt Ihr Vertrauen schenken, verspreche ich Ihnen, dass Sie in nur wenigen Tagen in den Genuss dieser 4 sagenhaften Wunder gelangen und Ihr Leben für sehr lange Zeit im Licht steht. Nun, was ist? Ist dieses Abenteuer verlockend? Klicken Sie schnell auf das Fenster, das hier im unteren Teil des Bildschirms erscheint. Und schließen Sie sich mit mir schnell auf dem Weg an, der zu Chancen, dem Glück und allen Erfolgen führt. Ich erwarte Sie mit Ungeduld.